ist der Sonnenschein, trägt tief ins Herz hinein. Zum Tanz, weil das Tanzen Freude macht und das Herz im Leibe lacht. Weil das Tanzen Freude macht und das Herz im Leibe lacht. Oh, du schöner Westerwald, über deine Höhen pfeift der Wind so kalt. Ist das Tanzen dann vorbei? Gibt's Gewöhn?